ARD. SWR Kultur. Hörspiel. Die Entflohene. Hörspiel nach dem Roman La Fugitive von Marcel Proust. Aus dem Französischen von Bernd-Jürgen Fischer. Teil 2. Gilberte, Venedig, Robert. Es war nicht so, dass ich Albertine nicht mehr geliebt hätte, aber doch nicht mehr auf die gleiche Art und Weise wie in der letzten Zeit. Nein, denn das Vergessen schreitet ebenso wenig wie die Liebe gleichmäßig voran. Die erste Etappe begann zu Anfang des Winters, an einem schönen Allerheiligensonntag, an dem ich ausgegangen war. Während ich mich dem Bois näherte, rief ich mir Albertines Rückkehr zu mir aus dem Trocadero ins Gedächtnis. Ich summte Phrasen aus Venteuils Sonate. Ich litt nicht mehr allzu sehr bei dem Gedanken, dass Albertine sie mir so oft vorgespielt hatte. Denn fast alle meine Erinnerungen an sie waren in jenen zweiten chemischen Zustand eingetreten, in dem sie dem Herzen keine angstvolle Beklemmung, sondern ein liebliches Wohlgefühl bereiten. Da meine Eifersucht in Schach gehalten wurde, erwachten meine Sinne wieder. Noch einmal, wie damals, als ich aufgehört hatte, mich mit Gilbert zu treffen, brach, befreit von allen exklusiven Assoziationen zu einer bestimmten, bereits geliebten Frau, die Liebe zu Frauen in mir aus und trieb dahin wie jene Wesenheiten, die eine frühere Auflösung freigesetzt hat und die freischwebend durch die Frühlingsluft irren, mit dem einzigen Ziel, sich mit einem anderen Geschöpf zu vereinigen. Ich betrachtete die jungen Mädchen, von denen unzählige an diesem schönen Tag erblüht waren, wie ich es einst vom Wagen der Madame de Villeparisis oder aus jenem getan hatte, in dem ich an einem ebensolchen Sonntag mit Albertine hierher gekommen war. Das Bild, das ich in mir trug, ließ mich Albertine überall wiederfinden, und eine, die an einer Biegung der Allee in ein Automobil stieg, erinnerte mich sogar so sehr an sie, hatte so haargenau die gleiche Leibesfülle, dass ich mich einen Augenblick lang fragte, ob ich nicht sie selbst gerade gesehen hatte, ob man mich mit der Nachricht von ihrem Tod nicht getäuscht hatte. Doch schon war das junge Mädchen verschwunden. Etwas weiter weg sah ich eine Gruppe von drei etwas älteren Mädchen, junge Frauen vielleicht, deren elegantes und energisches Auftreten so sehr dem entsprach, was mich an jenem ersten Tag an Albertine und ihren Freundinnen entzückt hatte, dass ich denselben Weg einschlug. Aber zu spät. Ich fand sie nicht wieder. Doch einige Tage später sah ich, als ich nach Hause kam, die drei jungen Mädchen, denen ich im Bois gefolgt war, aus der Tordurchfahrt unseres Hauses herauskommen. Sie gehörten tatsächlich, insbesondere die beiden Brünetten, zu jenen jungen Mädchen der besseren Gesellschaft, die mich, wenn ich sie vom Fenster aus sah oder auf der Straße ihren Weg kreuzte, oft zu tausend Plänen angeregt hatten, die mich das Leben hatten lieben lassen und die ich niemals hatte kennenlernen können. Die Blonde mit ihrer etwas zarteren, fast leidenden Miene gefiel mir weniger. Und doch lag es an ihr, dass ich mich nicht damit begnügte, sie einen Augenblick anzusehen, sondern wie angewurzelt stehen blieb und sie mit Blicken betrachtete, die sich in ihrer unbeirrbaren Starrheit, ihrer Konzentration wie auf ein Problem bewusst zu sein scheinen, dass es hier darum geht, weit über das Sichtbare hinaus zu gelangen. Ich hätte sie zweifellos, wie so viele andere, entschwinden lassen. Doch in dem Augenblick, in dem sie an mir vorüberging, warf mir die Blonde, weil ich die drei mit solcher Aufmerksamkeit betrachtet hatte, einen ersten verstohlenen Blick zu. Und dann, als sie gerade vorüber war, mit einer Wendung des Kopfes einen zweiten, der mich vollends entflammte. Sie haben nach der Herzogin gefragt? Als ich den Concierge fragte, wer sie seien, antwortete er: Ich glaube, nur die eine ist mit ihr bekannt und die anderen haben sie nur bis zur Tür begleitet. Hier ist der Name. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig aufgeschrieben habe. Ich las Mademoiselle d'Eporcheville, was ich mühelos in d'Eporcheville auflöste. Also mehr oder weniger, wenn ich mich recht erinnerte, den Namen des jungen Mädchens aus bester Familie, das entfernt mit den Germonts verwandt war und von dem Robert mir erzählt hatte, dass er ihr in einem Freudenhaus begegnet sei und intime Beziehungen mit ihr gehabt habe. Ich verstand jetzt die Bedeutung ihres Blicks, warum sie sich umgedreht und vor ihren Begleiterinnen versteckt hatte. Wie oft hatte ich an sie gedacht und sie mir entsprechend dem Namen vorgestellt, den Robert mir genannt hatte. Und jetzt, wo ich sie gesehen hatte, war sie kein bisschen anders als ihre Freundinnen. Mit Ausnahme dieses versteckten Blicks, der zwischen ihr und mir einen geheimen Zugang zu den Teilen ihres Lebens eröffnet hatte, die ihren Freundinnen offensichtlich verborgen waren und die sie mir sehr viel zugänglicher, fast schon als die meine, viel lieblicher erscheinen ließ, als es die jungen Mädchen der Aristokratie für gewöhnlich sind. In ihrem Geist gab es für sie und mich von vornherein die Gemeinsamkeit der Stunden, die wir zusammen hätten verbracht haben können, wenn es ihr freigestanden hätte, mir ein Rendezvous zu gewähren. Hatte ihr Blick mir nicht genau das mit einer Beredsamkeit sagen wollen, die allein für mich zu verstehen war? Mein Herz schlug mit aller Macht. Ich hätte nicht genau sagen können, wie Mademoiselle d'Eporcheville aussah. Ich sah nur undeutlich ein blondes Gesicht im Profil vor mir, doch ich war wahnsinnig verliebt in sie. Plötzlich fiel mir ein, dass ich bei meinen Überlegungen davon ausgegangen war, dass von den dreien gerade Mademoiselle d'Eporcheville die Blonde gewesen sei, die sich umgedreht und mich zweimal angesehen hatte. Das aber hatte mir der Concierge gar nicht gesagt. Ich ging zurück zu seiner Loge, fragte ihn nochmals. Ich kann Ihnen darüber nichts sagen, weil sie heute zum ersten Mal gekommen ist. Und das auch, als ich nicht da war. Ich gehe meine Frau fragen, die hat sie schon einmal gesehen. Sie ist dabei, die Dienstbotentreppe zu wischen. Wer hat nicht in seinem Leben Unsicherheiten mehr oder weniger wie diese erlebt? Köstliche zudem. Ein hilfsbereiter Freund, dem man ein junges Mädchen beschrieben hat, das man bei einem Ball sah, ist zu dem Schluss gekommen, dass es sich um eine seiner Freundinnen handeln muss und lädt einen zusammen mit ihr ein. Aber könnte dann nicht bei so vielen anderen und nur auf eine mündliche Beschreibung hin ein Irrtum vorliegen? Wird das junge Mädchen, das man in Kürze sehen soll, nicht eine andere sein als jene, die man begehrt? Oder wird man nicht im Gegenteil erleben, dass gerade jene einem lächelnd die Hand entgegenstreckt, von der man gehofft hatte, dass sie es sei? Dieser letztgenannte Glücksfall ist ziemlich häufig, auch wenn er nicht immer auf einer so überzeugenden Argumentation beruht wie jener, die Mademoiselle d'Eporcheville betraf. Ich erinnerte mich daran, dass ich unter der kleinen Bande junger Mädchen, als sie am Strand spazieren ging, gerade jenes erahnt hatte, das Albertine Simonet hieß. Diese Erinnerung verursachte mir einen scharfen, doch kurzen Schmerz. Und als der Concierge zu seiner Frau ging, stellte ich mir vor allem vor, während ich an Mademoiselle d'Eporcheville dachte, wie man es in diesen Minuten der Erwartung tut, in denen sich ein Name, ein Hinweis, den man ohne zu wissen warum mit einem bestimmten Gesicht verbunden hat, für einen Augenblick frei macht und zwischen mehreren hin und her schwebt, bereit, wenn er sich an ein neues heftet, das erste, über das er einem Auskunft erteilt hatte, nachträglich wieder unbekannt, unberührt und ungreifbar zu machen. Ich stellte mir vor allem vor, dass mir der Concierge womöglich die Nachricht bringen würde, Mademoiselle d'Eporcheville sei vielmehr eine der beiden Brünetten. In diesem Fall würde sich das Wesen, an dessen Existenz ich glaubte, das ich schon liebte, bei dem ich nur noch daran dachte, es zu besitzen, in Luft auflösen. Die blonde, lauernde Mademoiselle d'Eporcheville, die durch die fatale Antwort in zwei unterschiedliche Elemente zerlegt werden würde, die ich, nach Art eines Romanschriftstellers, der um eine fiktive Person zu erschaffen, verschiedene der Wirklichkeit entnommene Elemente miteinander verschmilzt, willkürlich zusammengefügt hatte und die jedes für sich allein jegliche Bedeutung verlieren würden. In diesem Fall wären meine Argumente hinfällig. Mademoiselle ist die Blonde gewesen. Doch wie sehr wurden Sie vielmehr bestärkt, als mir der Concierge sagte, Mademoiselle de Epocheville sei in der Tat die Blonde gewesen. Da konnte ich nicht mehr an eine Namensgleichheit glauben. Einige Tage später kam meine Mutter mit der Post in mein Zimmer und legte sie achtlos auf mein Bett, als dächte sie an etwas ganz anderes. Sie zog sich gleich wieder zurück und lächelte dabei. Und ich lächelte ebenfalls und dachte, es muss irgendetwas Interessantes für mich in der Post sein. Und Maman hat diese gleichgültige, zerstreute Miene nur aufgesetzt, um mir die Überraschung nicht zu verderben und es nicht zu machen wie Leute, die einem die halbe Freude nehmen, indem sie sie vorher ankündigen. Und sie ist nicht geblieben aus der Befürchtung heraus, dass ich meine Freude aus Ehrgefühl verbergen und sie damit weniger lebhaft empfinden würde. In ihrer Eile hatte meine Mutter die Kerze mitgenommen. Ich sah, dass sie die Post ganz in meine Nähe gelegt hatte, damit sie mir nicht entginge. Aber ich merkte, dass es sich nur um Zeitungen handelte. Zweifellos stand irgendetwas von einem Autor darin, den ich sehr schätzte und der nur selten schrieb, sodass der Artikel eine Überraschung für mich wäre. Ich ging zum Fenster und zog die großen Vorhänge auf. Über dem bleichen, dunstigen Tageslicht erfüllte mich ein Himmel, so rosa wie die gerade in den Küchen entzündeten Herdfeuer, mit Hoffnung und dem Verlangen, die Nacht auf Reisen zu verbringen und in dem kleinen Bahnhof in den Bergen zu erwachen, in dem ich das Milchmädchen mit den rosa Wangen gesehen hatte. Ich schlug den Figaro auf. Was für eine ärgerliche Angelegenheit. Gleich der erste Artikel trug denselben Titel wie jener, den ich eingeschickt hatte und der nicht erschienen war. Doch nicht nur der Titel war der gleiche. Hier waren sogar völlig identische Worte. Das war denn doch zu stark. Ich würde einen Beschwerdebrief schreiben. Aber es waren nicht nur einige Worte, es war das Ganze. Da war mein Name. Mein Artikel war das, der endlich erschienen war. Doch mein Geist, der womöglich schon damals begonnen hatte zu altern und ein wenig müde zu werden, fuhr noch einen Augenblick fort zu argumentieren, als habe er gar nicht begriffen, dass dies mein Artikel war. So wie manche Greise gezwungen sind, eine einmal begonnene Bewegung zu Ende zu führen, selbst wenn sie nutzlos oder gar durch ein unerwartetes Hindernis, vor dem man sich unverzüglich zurückziehen müsste, gefährlich geworden ist. Dann sann ich darüber nach, was für ein geistiges Brot eine Zeitung doch ist. Noch warm und feucht vom gerade erfolgten Druck und dem morgendlichen Nebel, indem man es bei Anbruch der Morgenröte an die Dienstmädchen verteilt, die es ihren Herrschaften mit dem Milchkaffee servieren. Wundersames, vervielfältigbares Brot, das zugleich eines und 10.000 ist, das das Gleiche für jeden bleibt und doch zugleich ohne Zahl in alle Häuser dringt. Was ich in den Händen hielt, ist nicht ein bestimmtes Exemplar der Zeitung, es ist ein beliebiges von 10.000. Es ist nicht nur das, was von mir geschrieben wurde, es ist das, was von mir geschrieben und von allen gelesen worden ist. Um das Phänomen, das in diesem Augenblick in den anderen Haushalten auftritt, richtig würdigen zu können, muss ich diesen Artikel nicht als Autor, sondern wie einer der anderen Leser der Zeitung lesen. Er war nicht nur einfach das, was ich geschrieben hatte, er war das Symbol seiner Inkarnation in so vielen Geistern. Um ihn zu lesen, musste ich daher einen Augenblick aufhören, sein Autor zu sein. Ich musste ein beliebiger Leser der Zeitung werden. Doch zunächst meldete sich erste Besorgnis. Wird der ahnungslose Leser diesen Artikel überhaupt sehen? Ich schlage die Zeitung so geistesabwesend auf, wie dieser ahnungslose Leser es tun würde. und setze sogar eine Miene auf, als wüsste ich nicht, was an diesem Morgen in meiner Zeitung steht, und als hätte ich es eilig, die Gesellschaftsnachrichten oder den Politikteil zu lesen. Doch mein Artikel ist so lang, dass mein Blick, der ihm ausweicht, dennoch im Überfliegen an einem Abschnitt davon hängen bleibt. Doch viele von denen, die diesen Leitartikel bemerken, schauen nicht, selbst wenn sie ihn lesen, auf den Namen darunter. Selbst ich wäre kaum in der Lage zu sagen, von wem der Leitartikel von gestern war. Ich nehme mir jetzt fest vor, sie immer zu lesen und auch den Namen ihres Autors. Doch wie ein eifersüchtiger Liebhaber, der seine Geliebte nicht betrügt, um an ihre Treue glauben zu können, bedachte ich, dass meine künftige Aufmerksamkeit im Gegenzug die der anderen weder erzwingt noch erzwungen hat. Und dann wären da noch diejenigen, die weggefahren sind, zur Jagd oder zu früh aus dem Haus gegangen sind. Doch einige werden ihn wohl immerhin lesen. Ich mache es wie Sie, ich fange damit an. Auch wenn ich weiß, dass viele der Leute, die diesen Artikel lesen, ihn schrecklich finden werden, scheint mir doch, während ich ihn lese, all das, was ich in jedem Wort wahrnehme, tatsächlich auf dem Papier zu stehen. Ich kann nicht glauben, dass jeder Mann, wenn er die Augen aufmacht, nicht unmittelbar die Bilder sehen wird, die ich sehe. Denn mit der Naivität von Leuten, die glauben, dass das Wort selbst, das man ausgesprochen hat, sich unverändert seinen Weg entlang der Telefondrähte bahnt, glaubte ich, dass der Gedanke des Autors direkt vom Leser wahrgenommen wird, während sich doch in seinem Geist ein ganz anderer Gedanke herausbildet. In dem Augenblick, in dem ich ein beliebiger Leser sein will, vollzieht mein Geist die Bemühungen derjenigen nach, die meinen Artikel lesen. Bei der Lektüre des Artikels bemühte ich mich, mir einzureden, er stamme von jemand anderem. Da nun entzückten mich alle meine Bilder und Überlegungen, alle meine sprachlichen Ausschmückungen durch ihren Glanz, ihre Originalität, ihre Tiefe. Und wenn ich ein allzu großes Versagen bemerkte, versetzte ich mich in die Seele des beliebigen, erstaunten Lesers und sagte mir, ach was, wie soll ein Leser das denn merken? Es mag da etwas fehlen, schon möglich. Aber Teufel auch, wenn sie nicht zufrieden sind. Es sind doch genug hübsche Sachen darin und mehr, als sie gewohnt sind. Ich nahm mir vor, François weitere Exemplare besorgen zu lassen, um sie, wie ich behaupten würde, an Freunde zu verteilen. In Wirklichkeit aber, um mit den Fingern das Wunder der Vervielfältigung meiner Gedanken zu berühren und, als wäre ich ein anderer Herr, der gerade den Figaro aufschlägt, um in einer anderen Nummer die gleichen Sätze zu lesen. Es traf sich gut, dass ich schon seit ewigen Zeiten die Guermantes nicht mehr gesehen hatte. Als ich nach dem Mittagessen zu Madame de Guermantes ging, geschah das also weniger wegen Mademoiselle de Epocheville, als vielmehr, um in Gestalt der Herzogin eine der Leserinnen meines Artikels zu sehen, die es mir ermöglichen könnten, mir vorzustellen, was die Öffentlichkeit, die Abonnenten und Käufer des Figaro gedacht haben mochten. Als ich in den Salon eintrat, sah ich das junge blonde Mädchen. Als ich in den Salon eintrat, sah ich das junge blonde Mädchen, Madame. Sie selbst bat mich, sie ihr erneut vorzustellen. Und tatsächlich hatte ich, seit ich eingetreten war, das Gefühl, sie gut zu kennen. Doch das verlor sich gleich wieder. Sie hatten Mademoiselle de Forcheville bereits kennengelernt. Nun, ich war mir im Gegenteil sicher, niemals irgendeinem jungen Mädchen mit diesem Namen vorgestellt worden zu sein. Der mir doch sicherlich aufgefallen wäre. So sehr war er meinem Gedächtnis vertraut, seit man mir einen Bericht über die Liebschaften Odettes und die Eifersucht Swanns gegeben hatte. Ich hätte demnach nicht allzu erstaunt sein brauchen, als ich den Namen de Forcheville hörte. Wenn das junge Mädchen nicht sofort, zweifellos in dem Wunsch, taktvoll Fragen zuvorzukommen, die ihr unangenehm gewesen wären, zu mir gesagt hätte, Sie erinnern sich nicht, dass Sie mich früher sehr gut gekannt haben? Sie sagte, sie hätte sie im Salon sofort wiedererkannt, doch in Wirklichkeit hatte Gilbert sie auf der Straße wiedererkannt und sie gegrüßt. Und später erzählte mir Madame de Guermantes, dass Gilbert ihr als eine besonders komische Anekdote erzählt habe. Dass sie ihr gefolgt seien und sie gestreift hätten, weil sie sie für eine Kokotte hielten. Ich erfuhr erst, nachdem sie gegangen war, warum sie sich Mademoiselle de Forcheville nannte. Nach dem Tod Swanns sah sich Odette, die alle Welt durch ihre tiefe, andauernde und aufrichtige Trauer erstaunte. In den Stand einer sehr reichen Witwe versetzt. Forcheville heiratete sie, nachdem er eine lange Tour durch diverse Schlösser unternommen und sich vergewissert hatte, dass seine Familie seine Frau empfangen würde. Diese Familie machte einige Schwierigkeiten, gab dann aber nach. Angesichts des Vorteils, nicht mehr für die Ausgaben eines bedürftigen Verwandten aufkommen zu müssen, der quasi vom Elend zur Opulenz aufsteigen sollte. Kurze Zeit später starb ein Onkel Swanns, auf dessen Haupt sich durch das sukzessive Verscheiden zahlreicher Verwandter ein enormes Erbe angesammelt hatte und hinterließ das gesamte Vermögen Gilbert, die damit zu einer der reichsten Erbinnen Frankreichs wurde. Doch war das auch gerade der Augenblick, in dem aufgrund der Nachwirkungen der Dreyfus-Affäre parallel zu einem umfangreicheren Hineindrängen der Israeliten in die Gesellschaft eine antisemitische Bewegung entstanden war. Die Politiker, die meinten, die Aufdeckung des Justizirrtums werde dem Antisemitismus einen Schlag versetzen, hatten nicht Unrecht gehabt. Doch zumindest vorübergehend wurde damit im Gegenteil ein gewisser Antisemitismus in der gehobenen Gesellschaft begünstigt und verschärft. Forcheville, der wie jeder vom geringsten Adel aus Gesprächen seiner Familie die Gewissheit geschöpft hatte, dass sein Name älter sei als der des Hauses La Rochefoucauld, war der Ansicht, er habe, als er die Witwe eines Juden heiratete, einen ähnlichen Akt der Nächstenliebe vollbracht wie ein Millionär, der eine Prostituierte von der Straße aufliest und sie aus dem Elend und der Gosse herausholt. Er war bereit, seine Güte sogar bis auf Gilbert selbst auszuweiten, deren viele Millionen zwar hilfreich, deren unmöglicher Name Swann jedoch für eine Eheschließung hinderlich wären. Er erklärte, dass er sie adoptieren wolle. Als man in der Aristokratie von Gilberts jüngster Erbschaft erfuhr, bemerkte man alsbald, was für eine gute Erziehung sie genossen hatte und welche reizende Ehefrau sie abgeben würde. Das Wohlwollen des Herzogs und der Herzogin de Guermont hatte zur Folge, dass man Gilbert gegenüber zur Not gelegentlich auch von ihrem armen Herrn Vater gesprochen hätte, was aber nicht mehr recht passte, da gerade zu dieser Zeit Forcheville das junge Mädchen adoptiert hatte, und man wagte nicht mehr, vor ihr den Namen Swann auszusprechen. Ich hatte gerade beim Eintreten in den Salon zwei Zeichnungen Elstiers bemerkt, die früher in ein Kabinett im oberen Stockwerk verbannt gewesen waren, wo ich sie nur durch Zufall zu Gesicht bekommen hatte. Elstier ist jetzt groß in Mode. Aber für die Guermonts war nicht daran zu denken, andere Gemälde von ihm zu erwerben, weil die Preise dafür seit einiger Zeit in irrsinnige Höhen geklettert waren. Dabei fällt mir ein, ich habe Elstier gestern erst in einem Artikel im Figaro erwähnt. Haben Sie ihn gelesen? Sie haben einen Artikel im Figaro geschrieben? Stieß Monsieur de Guermont mit der gleichen Heftigkeit hervor, mit der er, aber das ist doch eine Cousine von mir, hervorgestoßen hätte. Im Figaro? Ja. Gestern. Im Figaro, sind Sie sicher? Das sollte mich doch sehr wundern. Denn wir haben jeder unseren eigenen Figaro und wenn er dem einen entgangen wäre, hätte der andere ihn gesehen. Nicht wahr, Orian? Da stand nichts. Der Herzog ließ den Figaro holen und gab sich erst angesichts der Tatsachen geschlagen, als hätte es bis dahin eher sein können, dass ich mich darin täuschte, in welcher Zeitung ich geschrieben hatte. Verstehe ich recht? Sie haben also einen Artikel im Figaro veröffentlicht? Interessant. Und sie gab sich Mühe, über etwas zu sprechen, das sie nicht interessierte. Aber hören Sie, Bazin, Sie können das auch später lesen. Als Monsieur de Guermont die Lektüre meines Artikels beendet hatte, machte er mir einige doch recht verhaltene Komplimente. Ich bemängele die etwas klischeehafte Form eines überladenen Stils, voller Metaphern, wie in der altmodischen Prosa Chateaubriands. Ich gratuliere Ihnen dagegen ohne Vorbehalt dazu, dass Sie sich beschäftigen. Ich mag es, wenn jemand etwas mit seinen Händen anzufangen weiß. Ich mag nicht diese Taugenichtse, die sich immer nur wichtig machen und den Aufrührer spielen. Narrengezücht. Am nächsten Tag erhielt ich zwei Glückwunschbriefe, die mich sehr erstaunten. Einen von Madame Goupil, einer Dame aus Cambrai, die ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen und auch in Cambrai höchstens dreimal gesprochen hatte. Ein Lesekabinett hatte ihr den Figaro zugänglich gemacht. Mein Freund Block, von dem ich so gern gewusst hätte, was er von meinem Artikel hielt, schrieb mir nicht. Freilich hatte er ihn gelesen und gestand mir das später auch ein, jedoch nur als Nebeneffekt. Einige Jahre später schrieb er nämlich selbst einen Artikel für den Figaro und wünschte mir, dieses Ereignis unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Ich habe gewusst, dass du auch einen Artikel geschrieben hast. Aber ich habe gemeint, besser nicht davon reden zu sollen, weil ich fürchtete, das wäre dir unangenehm. Denn schließlich soll man mit seinen Freunden nicht über die Demütigungen sprechen, die ihnen widerfahren. Und das ist natürlich eine. Wenn man in der Zeitung der Säbelrassler und Wedelschwinger schreibt, der 5-O'Clock-Tees und, nicht zu vergessen, des Weihwassers. Blocks Charakter war der gleiche geblieben, doch sein Stil weniger preziös geworden, wie das bei manchen Schriftstellern vorkommt, die ihren Manierismus ablegen, wenn sie nicht länger symbolistische Gedichte verfassen, sondern Fortsetzungsromane schreiben. Was Mademoiselle de Forcheville anging, so konnte ich nur mit tiefer Betrübnis an sie denken. Selbst bei Bemerkungen oder Geschenken, die Swann gemacht hatte, gewöhnte man sich an, seinen Namen nicht mehr zu nennen. Und diejenige, die sein Angedenken hätte auffrischen, wenn nicht verewigen können, beschleunigte und vollzog das Werk des Todes und des Vergessens. Und nicht nur hinsichtlich ihres Vaters vollzog Gilberte allmählich das Werk des Vergessens. In mir hatte sie dieses Werk des Vergessens hinsichtlich Albertines beschleunigt. Unter dem Einfluss des Verlangens und folglich des Verlangens nach Glück, das Gilberte in mir während der paar Stunden erregt hatte, in denen ich sie für eine andere gehalten hatte, waren eine Anzahl von Leiden und Gedanken, die noch vor kurzer Zeit meinen Geist beherrscht hatten, von mir gewichen und hatten einen ganzen brüchigen Block von Erinnerungen an Albertine, der womöglich schon seit langer Zeit verwittert war, mit sich gerissen. Allenfalls fühlte ich mich an bestimmten Tagen, an denen jenes Wetter herrschte, das uns wieder mit der Wirklichkeit in Beziehung setzt, indem es unsere Empfindungen wiedererweckt und modifiziert, von Traurigkeit erfüllt, wenn ich an sie dachte. Ich litt an einer Liebe, die nicht mehr existierte. So wie Amputierte bei bestimmten wechselhaften Wetterlagen Schmerzen in dem Bein spüren, das sie verloren haben. Auch wenn es dabei bleibt, dass die Zeit allmählich das Vergessen nach sich zieht, findet aufgrund einer anderen Reaktion dieses Vergessen nicht statt, ohne das Zeitgefühl tiefgreifend zu verändern. Denn es war ihre bruchstückhafte, regellose Interpolation inmitten meines Gedächtnisses, die wie dicker Nebel über dem Ozean, der einem für alle Dinge die Bezugspunkte nimmt, mein Gefühl für Entfernungen in der Zeit verschob und verzerrte. Hier verkürzte, dort überdehnte und mich bald glauben ließ, ich sei von den Dingen viel weiter entfernt, bald wieder ihnen viel näher, als ich in Wirklichkeit war. Und mir erschien mein Leben als etwas, dem ebenso der Halt eines individuellen, sich gleichbleibenden und fortdauernden Ichs fehlte, als etwas, das ebenso durch den Tod an dieser oder jener Stelle ein Ende ohne irgendeinen Abschluss finden könnte. Eine andere Person, bei der das Werk des Vergessens, soweit es Albertine anging, zu jener Zeit womöglich noch rascher voranschritt und worin meine Erinnerung an eine zweite Etappe vor dem völligen Vergessen besteht, war André. Zwar kann ich das Vergessen Albertines wohl kaum als einzigen oder auch nur hauptsächlichen, aber doch zumindest als hinreichenden und notwendigen Grund für ein Gespräch bezeichnen, das Albertine mit mir etwa 6 Monate nach jenem führte, von dem ich berichtet habe, und indem sich ihre Worte so völlig unterschieden von dem, was sie beim ersten Mal zu mir gesagt hatte. Ich erinnere mich, dass es in meinem Zimmer stattfand, denn zu jenem Zeitpunkt hatte ich das Vergnügen, nahezu fleischliche Beziehungen zu ihr zu unterhalten. Aufgrund des kollektiven Charakters, den meine Liebe zu den jungen Mädchen der kleinen Bande anfangs besessen hatte und den sie jetzt wieder annahm. Nun kam André zu mir. Sie hatte nicht viel Zeit. Und obwohl ich den Gedanken an eine vorübergehende, sinnliche Affäre von mir weise, denn so treu bin ich noch dem Angedenken an Albertine, bin ich glücklicher, Sie, André, bei mir zu haben, als ich es bei einer wundersamerweise wiedergefundenen Albertine gewesen wäre. Denn André konnte mir mehr Dinge über Albertine erzählen, als Albertine selbst es je getan hatte. Die Fragen, die mit Albertine zu tun hatten, hafteten nämlich noch in meinem Geist, während meine Zuneigung zu ihr, die seelische wie die körperliche, bereits verschwunden ist. Und mein Begehren, alles über ihr Leben zu wissen, ist jetzt, da es weniger abgenommen hatte, entsprechend größer als das Bedürfnis, sie bei mir zu haben. Ah ja. Auf der anderen Seite weckt die Vorstellung, eine Frau habe womöglich Beziehungen mit Albertine gehabt, in mir nur noch das Verlangen, ebenfalls welche mit dieser Frau zu haben. Ich sagte das André, während ich sie streichelte. Aber Sie sind ein Mann. Also können wir nicht ganz die gleichen Dinge miteinander machen, die ich mit Albertine gemacht habe. In der Hoffnung auf vertrauliche Mitteilungen hatte ich ihr damals gesagt, ich hätte gern ein Verhältnis mit einer Frau, die eines mit Albertine gehabt hatte. Sie war so zärtlich, so leidenschaftlich. Übrigens hat sie sich nicht nur mit mir ihre Vergnügungen gegönnt. Sie hatte bei Madame Vidurin einen hübschen Burschen kennengelernt, mit Namen Morel. Die beiden haben sich auf Anhieb verstanden. Er übernahm die Aufgabe, wobei er ihre Erlaubnis hatte, sich ebenfalls seinen Spaß zu gönnen, denn er stand auf Unschuldslämmer und liebte es, sie in die Wüste zu schicken, sobald er sie auf Abwege gebracht hatte. Er übernahm also die Aufgabe, kleine Fischermiezen an entlegenen Stränden zu umgarnen, kleine Wäschemamsels einzuwickeln, die sich in einen feschen Kerl verknallen würden, aber auch auf die Annäherungsversuche eines jungen Mädchens nicht eingegangen wären. Sobald er die Kleine unter dem Daumen hatte, ließ er sie an einen sicheren Ort kommen und händigte sie dort Albertine aus. Aus Angst, Morel zu verlieren, der dabei übrigens mitmischte, gehorchte die Kleine immer und verlor ihn trotzdem. Denn aus Angst vor Konsequenzen und auch, weil ihm ein- oder zweimal reichte, machte er sich unter Hinterlassung einer falschen Adresse dünner. Er besaß einmal sogar die Frechheit, eine von denen und Albertine in ein Freudenhaus in Colville zu schleppen, wo 4 oder 5 sie gemeinsam oder nacheinander vernaschten. Aber Albertine hatte danach schreckliche Gewissensbisse. Ich glaube, bei Ihnen hatte sie ihre Leidenschaft in den Griff bekommen. Und dann war ihre Zuneigung zu Ihnen so groß, dass sie Skrupel hatte. Sie hoffte, dass sie sie retten, dass sie sie heiraten würden. Im Grunde spürte sie, dass das eine Art krimineller Verrücktheit war. Und ich habe mich oft gefragt, ob sie sich selbst umgebracht hat. Ich muss gestehen, dass sie ganz zu Beginn ihres Aufenthalts bei Ihnen ihren Spiel mit mir nicht völlig entsagt hat. Wir wären beinahe erwischt worden. Sie hatte sich zunutze gemacht. dass Françoise ausgegangen war, um Besorgungen zu machen und dass sie noch nicht nach Hause gekommen waren. Sie hatte alle Lichter gelöscht, damit sie, wenn sie mit ihrem Schlüssel die Tür aufmachten, dass sie Zeit auf der Suche nach dem Schalter verlieren würden. Und sie hatte auch ihre Zimmertür nicht geschlossen. Wir haben gehört, wie sie die Treppe hinaufkam. Ich hatte gerade noch Zeit, mich fertig zu machen, um hinunterzugehen. Aber unnötige Eile. Denn durch einen unglaublichen Zufall hatten sie ihren Schlüssel vergessen und mussten läuten. Wie gewisse Glücksfälle, so gibt es auch gewisse Unglücksfälle, die zu spät kommen. Sie nehmen in uns nicht mehr ganz die Größe an, wie sie es noch einige Zeit zuvor getan hätten. Wie ein Gift, das sich verflüchtigt hat, besaßen Worte über Albertine seit einiger Zeit nicht mehr ihre toxische Kraft. Wie? Diese Wahrheit, nach der ich so sehr gesucht und die ich so sehr gefürchtet hatte, besteht nur aus ein paar gesprächsweise hingeworfenen Worten, die man nicht einmal ganz durchdenken kann, weil man nicht allein ist. Und dann hatte sie mich auch wirklich zu überraschend getroffen, da ich mich mit André sehr verausgabt hatte. Für eine solche Wahrheit hätte ich wirklich lieber über mehr Kraft verfügt. Sie drang nicht in mich ein. Jedenfalls war dies, wenn es denn stimmte, jetzt die ganze nutzlose Wahrheit über das Leben einer Geliebten, die nicht mehr ist. Eine Wahrheit, die, wie es scheint, aus den Tiefen aufsteigt, sobald wir nichts mehr damit anfangen können. Ich stellte diese Überlegungen unter der Hypothese an, dass André glaubwürdig sei, was immerhin möglich war. Und zur Aufrichtigkeit mir gegenüber gerade dadurch gelangt, dass sie jetzt eine Beziehung mit mir hatte. Dabei war ihr in diesem Fall die Tatsache behilflich, dass sie Albertine nicht mehr fürchtete. Denn die Realität der Menschen überlebt für uns ihren Tod nur kurze Zeit. Und nachdem einige Jahre verstrichen sind, ist es damit wie mit den Göttern vergessener Religionen, die man ohne Furcht lästert, weil man nicht mehr an ihre Existenz glaubt. Doch dass André nicht mehr an die Realität Albertines glaubte, konnte zur Folge haben, dass sie ebenso wenig mehr fürchtete, eine Wahrheit zu verraten, von der sie versprochen hatte, sie nicht preiszugeben, wie auch mit einer erfundenen Lüge ihre angebliche Komplizin noch nachträglich zu verleumden. Hatte ihr dieses Fehlen aller Furcht nun erlaubt, endlich die Wahrheit zu offenbaren, indem sie mir das erzählte? Oder vielmehr, falls sie mich aus irgendeinem Grund für unerträglich glücklich und hochmütig halten sollte und mich peinigen wollte, eine Lüge zu erfinden? Nach ihren Enthüllungen über ihre Beziehungen zu Albertine fügte André noch hinzu, dass Albertine mich hauptsächlich verlassen hatte, weil sie sich Sorgen darüber machte, was ihre Freundinnen aus der kleinen Bande, aber auch andere denken mochten, wenn sie mitbekam, dass sie bei einem jungen Mann wohnte, mit dem sie nicht verheiratet war. Ich weiß, sie wohnte bei ihrer Mutter. Aber das macht keinen Unterschied. Sie wissen ja nicht, wie die Welt junger Mädchen beschaffen ist, was sie alles voreinander verbergen, wie sie die Meinungen der anderen fürchten. Vielleicht erklärte das, was sie sagte, warum Albertine, die sich mir später in Paris hingegeben hatte, sich mir in Balbec verweigerte. Haben Sie so etwas auch in dem unbewohnten Apartment Ihrer Großmutter gemacht? Oh nein, niemals, da wären wir gestört worden. Außerdem machte Albertine so etwas lieber auf dem Land. Wo denn? Früher, als wir noch nicht die Zeit hatten, weit wegzufahren, sind wir in den Parc de Butchemont gegangen. Sie kannte da ein Haus. Oder auch einfach unter den Bäumen, da war nie jemand. Und auch in der Grotte des kleinen Schlösschens von Madame de Pompadour, dem Petit Trianon Versailles. Wenn das zutraf, was André behauptete, und zunächst hatte ich keinen Zweifel daran, dann war die wirkliche Albertine, die ich jetzt entdeckte, nachdem ich schon so viele unterschiedliche Erscheinungsformen Albertines kennengelernt hatte, nur sehr wenig verschieden von dem orgiastischen Mädchen, das ich in ihr an jenem ersten Tag vermutet hatte, als sie auf dem Deich von Balbec aufgetaucht war und mir nach und nach so viele Ansichten von sich geboten hatte. Ich muss sagen, so traurig ich auch wegen der Worte Andres war, fand ich es trotz allem erfreulicher, dass die Wahrheit schließlich im Einklang mit dem stand, was mein Instinkt anfangs geahnt hatte, statt mit dem erbärmlichen Optimismus, dem ich anschließend feige erlegen war. Mir war es lieber, dass sich das Leben auf der Höhe unserer Intuitionen bewegte. Und stimmten diejenigen, die ich am ersten Tag am Strand gehabt hatte, als ich glaubte, dass die jungen Mädchen den Rausch der Lust und des Lasters verkörperten, nicht mit all dem überein, was mir Block gesagt hatte, als er diese Welt für mich so sehr verschönert hatte, indem er mir die Universalität des Verlangens aufzeigte, so dass es mich fortan bei allen meinen Spaziergängen, bei jeder Begegnung durchschauerte? Haben diese Ausflüge zu den Butte-Chaumonts stattgefunden, wenn Sie Albertine bei mir zu Hause abholten? Oh nein. Von dem Tag an dem sie mit Ihnen aus Balbec zurückgekommen ist, hat sie niemals mehr etwas mit mir gemacht. Bis auf das eine Mal, von dem ich Ihnen erzählt habe. Ich durfte nicht einmal mehr mit ihr von diesen Dingen reden. Aber meine liebe André, warum noch lügen? Durch den allergrößten Zufall, denn ich versuche niemals etwas herauszufinden, habe ich bis in die kleinsten Einzelheiten Dinge dieser Art erfahren, die Albertine getan hat. Und wenn ich Ihnen das präzisieren soll, am Flussufer mit einer Wäscherin, kaum einige Tage vor ihrem Tod. Nachdem sie sie verlassen hat vielleicht? Davon weiß ich nichts. Mir begann klar zu werden, dass das System der vielfachen Gründe für eine einzige Handlung, das Albertine so geschickt im Umgang mit ihren Freundinnen handhabte, wenn sie jede einzelne von ihnen glauben ließ, sie sei nur ihretwegen gekommen, lediglich eine Art künstliches, bewusstes Sinnbild für die verschiedenen Aspekte war, unter denen eine Handlung je nach der Sichtweise erscheint, die man einnimmt. Doch alles in allem verstand ich immer noch nicht besser, warum Albertine mich verlassen hatte. Was das dritte Mal betrifft, bei dem mir nach meiner Erinnerung zu Bewusstsein kam, dass ich mich der völligen Gleichgültigkeit hinsichtlich Albertines näherte, so geschah dies an einem Tag ziemlich lange nach dem letzten Besuch Andres in Venedig. Meine Mutter hatte mich für einige Wochen nach Venedig mitgenommen und ich genoss dort, da Schönheit ebenso in den bescheidensten wie in den kostbarsten Dingen liegen kann, Eindrücke ähnlich jenen, die ich früher so oft in Cambrai empfunden hatte, jedoch transponiert in eine gänzlich verschiedene und viel reichere Tonart. Wenn um 10 Uhr morgens meine Fensterläden geöffnet wurden, sah ich statt des schwarzen Marmors, zu dem die Schieferdächer von Saint-Hilaire im Morgenglanz wurden, den goldenen Engel des Campanile von San Marco aufflammen. Solange ich im Bett lag, konnte ich allein ihn wahrnehmen. Doch da die Welt nur eine riesige Sonnenuhr ist, auf der ein einziges besonntes Segment uns zu sehen erlaubt, wie spät es ist, dachte ich gleich am ersten Morgen an die Geschäfte in Cambrai am Kirchplatz, die sonntags gerade dabei waren zu schließen, wenn ich zur Messe kam, während unter der schon heißen Sonne ein kräftiger Geruch vom Stroh auf dem Marktplatz aufstieg. Doch was ich vom zweiten Tag an beim Erwachen sah und weswegen ich schnell aufstand, das in meinem Gedächtnis und in meinen Wünschen die Erinnerungen an Cambrai abgelöst hatte, das waren die Eindrücke von meiner ersten morgendlichen Erkundung Venedigs. Eines Venedig, in dem das Alltagsleben nicht weniger real war als in Cambrai. Wo man wie in Cambrai am Sonntagmorgen das Vergnügen genoss, auf eine festlich geschmückte Straße hinauszutreten, wo jedoch diese Straße ganz und gar aus saphirnem Wasser bestand, das von einem lauwarmen Windhauch erfrischt wurde und von einer so widerstandsfähigen Farbe war, dass meine Augen zur Entspannung ihre Blicke darauf niederlassen konnten. Die Schatten, die in Cambrai die Markise des Modengeschäfts und das Schild des Barbiers geworfen hätten, rührten auf der Piazza von den kleinen blauen Blumen her, mit denen das Relief einer Renaissance-Fassade die Wüste des sonnenbeschienenen Pflasters zu seinen Füßen übersäte, ohne dass man freilich, wenn die Sonne stark brannte, in Venedig ebenso wenig wie in Cambrai umhingekommen wäre, an den Kanalufern die Jalousien hinabzulassen. Doch waren sie hier zwischen den vier Pässen und den Laubornamenten gotischer Fenster ausgespannt. Dies galt auch in unserem Hotel für das Fenster, an dessen Balustrade meine Mutter auf mich wartete und dabei den Kanal mit einer Geduld betrachtete, die sie damals in Cambrai, zu einer Zeit, als sie in mich jene Hoffnungen setzte, die sich seitdem nicht erfüllt hatten und mich nicht merken lassen wollte, wie sehr sie mich liebte, wohl nicht gezeigt hätte. Jetzt jedoch spürte sie deutlich, dass ihre scheinbare Kälte nichts mehr ändern würde, und die Zärtlichkeit, mit der sie mich verwöhnte, war wie die verbotenen Speisen, die man Kranken nicht mehr vorenthält, wenn man sicher ist, dass sie nicht mehr genesen können. Gewiss, zu all den bescheidenen Besonderheiten, die aus dem Fenster zur Rue de l'Oiseau im Zimmer meiner Tante Leonie etwas Einmaliges machten, existierten in diesem Hotel in Venedig Entsprechungen, die uns später im Gedächtnis bleiben als Beweise, dass diese Wohnung für einige Zeit die unsere war. Doch dafür sie auszusprechen, trugen in Venedig nicht, wie etwa in Cambrai und wie fast überall sonst, die einfachsten, ergo die hässlichsten Dinge Sorge, sondern der noch halb arabische Spitzbogen einer Fassade, die in allen Gipsabgussmuseen und allen illustrierten Kunstbüchern als eines der Meisterwerke der profanen Architektur im Mittelalter gezeigt wird. Und weil hinter dieser aus Marmor unterschiedlicher Färbung gefertigten Balustrade Maman saß und las, während sie auf mich wartete. Das Venedig der ärmlichen Campi, der verlassenen kleinen Rii, erkundete ich oft am Nachmittag, sofern ich nicht mit meiner Mutter ausging. Dort fand ich nämlich leichter jene Frauen aus dem Volk, die Streichholzverkäuferinnen, Perlenfädlerinnen, die in der Glasbläserei, der Spitzenklöpplerei beschäftigten, all die kleinen Arbeiterinnen in ihren großen schwarzen Fransen umhängen, die zu lieben nichts mich hinderte, weil ich Albertine zum großen Teil vergessen hatte und die mir begehrenswerter erschienen als andere, weil ich mich noch ein wenig an Albertine erinnerte. Wer hätte mir im Übrigen genau zu sagen gewusst, was von meiner Suche nach Venezianerinnen auf diese selbst, was auf Albertine, was auf meinen alten Wunsch von damals zurückzuführen war, nach Venedig zu reisen, in die entlegensten Teile dieser orientalischen Stadt. Ich kehrte zu Fuß durch enge Gassen zurück und sprach einfache Mädchen an, wie Albertine es vielleicht getan hatte und wie ich es gern mit ihr zusammengetan hätte. Doch konnten es nicht die gleichen sein. Damals, als sich Albertine in Venedig aufhielt, wären sie noch Kinder gewesen. Was ich suchte, waren nicht diejenigen, die damals 16 waren, sondern diejenigen, die jetzt 16 waren. Denn was ich jetzt in Ermangelung einer besonderen Eigenschaft, die mir entging, an einer Person liebte, war ihre Jugend. Ich wusste, dass die Jugend derjenigen, die ich gekannt hatte, nur noch in meiner fiebrigen Erinnerung existierte. Und dass ich, so sehr mich auch danach verlangte, zu ihnen zu gelangen, wenn ich sie mir in meinem Gedächtnis vorstellte, nicht sie pflücken durfte, wenn ich wirklich die Jugend und die Blüte des Jahres ernten wollte. Die Sonne stand noch hoch am Himmel, wenn ich aufbrach, um mich mit meiner Mutter auf der Piazzetta zu treffen. Wir riefen eine Gondel am Dogenpalast. Deine Grand-Mère hätte die Sanftheit dieser rosa Töne geliebt, weil sie ohne alle Manieriertheit ist. Und welche Schlichtheit, die mit der Schlichtheit der Natur konkurrieren könnte, hätte sie in all dieser Schönheit gefunden, die so voller Dinge ist, die kein Arrangement mehr benötigen, die sich präsentieren, wie sie sind. Der Dogenpalast in seiner kubischen Form, die Säulen, von denen du meinst, sie stammten vom Palast des Herodes aus Jerusalem, mitten auf der Piazzetta. Und noch weniger herausgestellt, beinahe, als hätten sie keinen anderen Platz gefunden. Die Säulen von Saint-Jean d'Acre. Und dann diese Pferde auf dem Balkon von San Marco. Danny Gromet hätte ebenso viel Freude daran gehabt, die Sonne über dem Dogenpalast untergehen zu sehen, wie über einem Berggipfel. Und es lag tatsächlich einiges an Wahrheit in dem, was meine Mutter sagte. Denn wir sahen, während die Gondel den Canal Grande wieder hinauffuhr, um uns zurückzubringen, wie die Reihe der Paläste, zwischen denen wir hindurchglitten, das Licht und die Stunde auf ihren rosafarbenen Flanken spiegelte und sich mit ihnen wandelte. Weniger nach Art privater Wohnhäuser und berühmter Bauwerke, sondern wie eine Kette von Marmorklippen, zu deren Füßen man am Abend im Boot spazieren fährt, um dem Sonnenuntergang zuzusehen. Damit ließen die zu beiden Seiten der Fahrrinne angeordneten Gebäude an Naturschauplätze denken. Eine Natur jedoch, die ihr Werk mit menschlicher Einbildungskraft erschaffen hatte. Ich kann nicht behaupten, dass ich nicht oft am Abend gespürt hätte, wie die Albertine von früher in meinem tiefsten Inneren, wenn auch unsichtbar für mich, eingeschlossen war, wie in den Bleikammern eines inneren Venedig, wie in einem Gefängnis, dessen unnachgiebige Wände manchmal irgendein Zwischenfall zur Seite gleiten ließ, bis sie mir eine Öffnung in diese Vergangenheit boten. So öffnete zum Beispiel eines Abends ein Brief von meinem Börsenmakler einen Augenblick lang für mich die Pforten des Gefängnisses, in dem Albertine in mir lebte. Seit ihrem Tod hatte ich mich nicht mehr mit Spekulationen befasst, die ich nur unternommen hatte, um mehr Geld für sie zu haben. Nun, die Zeiten hatten sich geändert. Große Weisheiten der vergangenen Epoche waren von denen der jetzigen widerlegt worden. Wie es auch damals Monsieur Thiers ergangen war, der meinte, die Eisenbahn werde niemals ein Erfolg werden. Und allein schon für die englischen Consols und für die Raffinerie Seine musste ich dem Börsenmakler so erhebliche Kursdifferenzen und zugleich noch Zinsen und Prolongationsdifferenzen bezahlen, dass ich mich Hals über Kopf entschloss, alles zu verkaufen. Und plötzlich feststellen musste, dass ich kaum noch ein Fünftel dessen besaß, was ich von meiner Großmutter geerbt und auch zu Lebzeiten Albertines noch besessen hatte. Was meinen relativen Ruin anbelangte, so war er für mich umso ärgerlicher, als sich meine venezianischen Interessen seit kurzem auf eine junge Glaswarenverkäuferin mit einem blumenhaften Teint konzentriert hatten, der dem entzückten Auge eine ganze Skala orangefarbener Töne bot und in mir ein solches Verlangen auslöste, sie jeden Tag wiederzusehen, dass ich in dem Gefühl, dass meine Mutter und ich Venedig bald verlassen würden, entschlossen war zu versuchen, ihr in Paris irgendeine Stellung zu verschaffen, die es mir erlauben würde, mich nicht mehr von ihr zu trennen. Die Schönheit ihrer 17 Jahre war so edel und strahlend, dass sie zu einem wahren Tizian machte, den es vor der Abreise zu erwerben galt. Aber würde das geringe mir verbliebene Vermögen eine ausreichende Versuchung für sie darstellen, ihr Land zu verlassen und ganz allein für mich in Paris zu leben? Doch als ich den Brief meines Maklers zu Ende las, stieß ich auf den Satz, ich werde mich um ihre Termingeschäfte kümmern, der mich an einen beinahe ebenso professionell heuchlerischen Ausdruck erinnerte, den die Badefrau in Balbec benutzt hatte, als sie Aimé von Albertine erzählte. Ich habe mich persönlich um sie gekümmert, hatte sie gesagt. Und diese Worte, die mir nie wieder in den Sinn gekommen waren, ließen wie ein Sesam die Türen des Verlieses sich in den Angeln drehen. Ein anderes Mal, in San Giorgio degli Schiavoni, rief ein in der gleichen Weise stilisierter Adler neben einem der Apostel die Erinnerung an jene beiden Ringe und fast auch das gleiche Leiden, das sie damals ausgelöst hatten, wach, auf deren Ähnlichkeit mich Françoise hingewiesen und von denen ich niemals herausgefunden hatte, von wem sie Albertine geschenkt worden waren. Eines Abends jedoch trug sich ein Ereignis zu, das eigentlich meine Liebe zu Albertine hätte wiedererstehen lassen müssen. In dem Augenblick, in dem unsere Gondel an den Stufen des Hotels anlegte, händigte mir der Portier eine Depesche aus. Der Angestellte des Telegrafenbüros hat sie Monsieur schon dreimal selbst übergeben wollen. Ich warf einen Blick auf einen Text voller falsch übermittelter Wörter, aus dem ich dennoch das Folgende herauslesen konnte. Lieber Freund, Sie halten mich für tot. Entschuldigen Sie, ich bin ganz lebendig. Ich möchte Sie sehen, mit Ihnen über Heirat reden. Wann kommen Sie zurück? Herzlichst, Albertine. Nun geschah in entgegengesetzter Weise das Gleiche wie im Falle meiner Großmutter. Als ich die Tatsache erfuhr, dass meine Großmutter gestorben war, hatte ich zuerst keinen Kummer empfunden. Und unter ihrem Tod hatte ich erst dann wirklich gelitten, nachdem unwillkürliche Erinnerungen sie für mich wieder zum Leben erweckt hatten. Jetzt, wo Albertine für mich nicht mehr in meinem Denken lebte, bereitete mir die Nachricht, dass sie noch lebe, nicht so viel Freude, wie ich geglaubt hätte. Albertine war für mich nur ein Bündel von Gedanken gewesen. Sie hatte ihren körperlichen Tod überlebt, solange diese Gedanken in mir lebendig waren. Umgekehrt erstand jetzt, wo diese Gedanken abgestorben waren, Albertine mitnichten mit ihrem Körper wieder auf. Und bei der Feststellung, dass ich mich über die Nachricht, sie lebe noch, nicht freute und dass ich sie nicht mehr liebte, hätte ich bestürzter sein müssen als jemand, der sich nach Monaten des Reisens oder der Krankheit in einem Spiegel betrachtet und bemerkt, dass er weiße Haare und ein neues Gesicht, das eines reifen Mannes oder eines Greises, bekommen hat. Ich wäre außerstande gewesen, Albertine wieder lebendig zu machen, weil ich außerstande war, mich selbst, mein Ich von damals, wieder lebendig zu machen. Und der Tod wirkt nicht anders als die Abwesenheit. Sollte ich um dieses Mädchens willen, das ich in diesem Augenblick so aufgequollen vor mir sah und das ganz gewiss genauso gealtert war, wie die Mädchen gealtert waren, die sie geliebt hatte, sollte ich um ihretwillen auf das strahlende junge Mädchen verzichten, das meine Erinnerung an gestern und meine Hoffnung auf morgen war? Auf diese neue Albertine verzichten? Nicht jene, die der Höllenschlund gesehen? Nein, stolz und treu, ja gar ein wenig scheu? Nunmehr war sie das, was Albertine einst gewesen war. Wir glauben, ein junges Mädchen zu lieben und lieben doch in ihr nur, ach, diese Morgenröte, deren Glanz ihr Antlitz einen Augenblick lang spiegelt. Die Nacht verging. Am Morgen gab ich dem Portier die Depesche zurück. Man hat sie mir irrtümlich übergeben. Sie ist nicht für mich bestimmt. Jetzt, wo sie geöffnet ist, Monsieur, bekomme ich nur Schwierigkeiten. Behalten Sie sie besser. Ich steckte sie wieder in die Tasche, nahm mir jedoch vor, so zu tun, als hätte ich sie nie erhalten. Meistens machte ich mich nach San Marco auf, und zwar mit besonderem Vergnügen, da man erst eine Gondel nehmen musste, um dorthin zu gelangen. In der Accademia sah ich zum ersten Mal Vittore Carpaccios Gemälde »Der Patriarch von Grado heilt einen Besessenen«, das Miracolo della Croce a Rialto. Ich betrachtete den wundervoll fleischrot-violetten Himmel, vor dem sich die hohen, in Tarsien verzierten Schornsteine abhoben, deren Trichterform und tulpenrote Entfaltung so sehr an das Venedig Whistlers erinnerten. Dann wanderten meine Augen von dem alten hölzernen Rialto, dem Ponte Vecchio des 15. Jahrhunderts, zu den Marmorpalästen mit ihren vergoldeten Kapitellen und kehrten schließlich zum Kanal zurück, auf dem die Barken von Jünglingen mit federgeschmückten Kappen und rosafarbenen Westen gelenkt werden. Ich betrachtete den Barbier, der sein Messer abzieht, die Unterhaltung der Musulmanen, die hohen venezianischen Herren in ihren weiten Brokat- oder Damastkleidern und ihren kirschroten Samtkappen, als ich plötzlich so etwas wie einen leichten Stich im Herzen verspürte. Auf dem Rücken eines der Compagnie della Calza, dieser Theatergruppen, die an den Stickereien aus Gold und Perlen erkennbar sind, mit denen auf ihrem Ärmel oder Kragen das Emblem der fröhlichen Bruderschaft dargestellt ist, der sie zugehören, erkannte ich den Mantel, den Albertine umgelegt hatte, um mit mir im offenen Wagen an jenem Abend nach Versailles zu fahren, an dem ich weit davon entfernt war, zu ahnen, dass mich kaum 15 Stunden von dem Augenblick trennten, in dem sie mich verlassen würde. Stets auf alles vorbereitet, hatte Albertine einen Mantel von Fortuny über ihre Schultern geworfen, den sie dann am nächsten Tag mit sich nahm und den ich seither in meinen Erinnerungen nicht mehr wiedergesehen hatte. Nachdem mir der in Vergessenheit geratene Mantel für einen Augenblick die Augen und das Herz desjenigen wiedergegeben hatte, der an jenem Abend mit Albertine nach Versailles aufbrechen wollte, wurde ich einige Sekunden lang von einem unbestimmten, bald wieder verflogenen Gefühl von Verlangen und Wehmut erfasst. Am Abend ging ich allein in diese verwunschene Stadt hinein, wo ich mich inmitten mir ganz neuer Viertel wiederfand, wie eine Person aus Tausend und einer Nacht. Fast immer entdeckte ich auf meinen Spaziergängen durch Zufall irgendeinen unbekannten, weitläufigen Platz, von dem mir noch kein Führer, kein Reisender je erzählt hatte. Ich hatte mich in einem Netz von kleinen Sträßchen von Kali verfangen. Am Abend bilden ihre hohen, trichterförmigen Schornsteine, denen die Sonne die lebhaftesten Rosatöne, die leuchtendsten Rottöne verleiht, geradezu einen Garten, der über den Häusern mit einer solchen Vielfalt von Farbabstufungen erblüht, dass man ihn für einen über den Dächern der Stadt angelegten Garten eines Liebhabers von Delfter oder Haarlemmer Tulpen halten könnte. Und die außerordentliche Nähe der Häuser zueinander machte außerdem aus jedem Fensterrahmen den Bilderrahmen für ein Küchenmädchen, das verträumt aus ihm hinausblickte, für ein junges, sitzendes Mädchen, das sich von einer alten Frau mit einem im Schatten zu erahnenden Hexengesicht die Haare kämmen ließ. Und machte in dieser Weise aus jedem der ärmlichen, stillen und wegen der extremen Enge dieser Kali nahe beieinander stehenden Häuser eine Art Ausstellung von 100 dicht an dicht gerückten holländischen Gemälden. Doch das Verlangen, bestimmte Frauen, mehr noch als bestimmte Orte, nicht für immer zu verlieren, schürte in Venedig eine Erregung in mir, die fiebrige Ausmaße an dem Tag annahm, an dem meine Mutter unsere Abreise beschlossen hatte und ich gegen Ende des Tages, als unsere Koffer bereits mit der Gondel zum Bahnhof unterwegs waren, im Fremdenregister des Hotels las: Baronin Pütbüß nebst Gefolge. Sogleich erhob der Gedanke an all die Stunden fleischlicher Lust, um die unsere Abreise mich bringen würde, dieses Verlangen, das bei mir als ein chronischer Zustand vorhanden war, in den Rang einer Empfindung und tauchte es in unbestimmte Melancholie. Lassen Sie unsere Abreise um einige Tage verschieben. Und die Miene, mit der sie meine Bitte keinen Augenblick zu erwägen, nicht einmal ernst zu nehmen schien, erweckte in meinen vom venezianischen Frühling angestachelten Nerven wieder diese alte Begier zur Auflehnung gegen eine imaginäre Verschwörung, die meine Eltern, die der Ansicht waren, ich würde schon gehorchen müssen, wieder mich angezettelt hatten. Eine Begier, die mich einst dazu getrieben hatte, meinen Willen denjenigen aufzuzwingen, die ich am meisten liebte. Auch wenn ich mich ihnen wieder fügte, sobald ich sie zum Nachgeben gebracht hatte. Ich werde nicht abreisen. Sie hielt es offenbar für geschickter, so zu tun, als glaube sie nicht, dass ich das im Ernst sagte, und antwortete mir nicht einmal. Sie werden es schon sehen, ob es mir ernst ist oder nicht. Madame et Monsieur, drei Briefe. Der Portier brachte drei Briefe, zwei für Sie und einen für mich, den ich in meine Brieftasche zwischen all die anderen steckte, ohne überhaupt auf den Umschlag zu sehen. Und als es soweit war, dass sie, gefolgt von all meinen Sachen, zum Bahnhof losfuhr, ließ ich mir ein Getränk auf der Terrasse am Kanal servieren, nahm dort Platz und betrachtete den Sonnenuntergang, während auf einer Barke vor dem Hotel ein Musikant Sole Mio sang. Die Sonne sank tiefer. Meine Mutter konnte nicht mehr weit vom Bahnhof sein. Schon bald würde sie abgereist sein. Die Abfahrtszeit des Zuges rückte näher. Die Dinge waren mir fremd geworden. Die Stadt, die ich vor mir hatte, war nicht länger Venedig. Die Palazzi schienen auf ihre einfachen Bestandteile, auf schlichte Marmormassen wie alle anderen reduziert. Das Wasser wie eine bloße Verbindung aus Wasserstoff und Stickstoff, ohne Wissen um die Dogen und um Turner, sodass mich das zugleich völlig unauffällige und weit entfernte Hafenbecken des Arsenals mit jener Mischung aus Abscheu und Grauen erfüllte, die ich das erste Mal als kleines Kind empfunden hatte, als ich meine Mutter in die Bain d'Aligny begleitete. An diesem gespenstischen Ort, der aus düsterem, von Kabinen umgrenztem Wasser bestand, das weder der Himmel noch die Sonne überdeckten und von dem man vielmehr spürte, dass es mit unsichtbaren, von Menschenleibern in Badehose bedeckten Tiefen in Verbindung stand, hatte ich mich gefragt, ob nicht diese vor den Augen der Sterblichen durch Bretterbuden verborgenen, von der Straße aus nicht zu erahnenden Tiefen den Zugang zu eisigen Meeren bildeten, die dort begannen, ob sie nicht auch die Pole mit enthielten und ob nicht dieser enge Raum eben gerade das offene Polarmeer sei. Und an diesem einsamen, unwirklichen, eisigen Ort, der mir keine Sympathie bezeigte, stieg wie ein Klagegesang um das Venedig, das ich gekannt hatte, das Lied Sole Mio auf und schien mein Unglück zu Zeugen aufzurufen. Zweifellos hätte ich aufhören müssen, ihm zuzuhören, wenn ich noch den Zug mit ihr zusammennehmen wollte. Ich hätte ohne eine Sekunde zu verlieren beschließen müssen, abzureisen. Doch gerade das konnte ich nicht. Ich blieb reglos. Ich war nicht nur außerstande, mich zu erheben, sondern sogar den Entschluss zu fassen, mich zu erheben. Zweifellos war mein Denken ausschließlich damit beschäftigt, der Abfolge der einzelnen Phrasen von Sole Mio Aufmerksamkeit zu schenken, sie im Geiste mit dem Sänger mitzusingen, den Schwung vorauszuahnen, der es in die Höhe tragen würde, um auch mich mit ihm gehen zu lassen und um daraufhin wieder herabzusinken. Ganz sicherlich interessierte mich dieses unbedeutende, hundertmal gehörte Lied nicht im geringsten. Ich konnte niemandem, nicht einmal mir selbst, eine Freude damit machen, dass ich es so andächtig bis zu Ende hörte. Schließlich konnte keine der mir vorher schon bekannten Strophen dieser volkstümlichen Romanze mir die Entscheidung liefern, die ich brauchte. Dadurch gewann die an sich schon freudlose Beschäftigung, Sole Mio zu lauschen, eine tiefe, fast verzweifelte Traurigkeit. Ich spürte sehr wohl, dass ich in Wirklichkeit die Entscheidung traf, nicht abzureisen, indem ich dort blieb, ohne mich zu rühren. Doch statt mir zu sagen, ich fahre nicht, was mir in dieser direkten Form nicht möglich war, kam sie in dieser anderen zu mir. Ich werde mir noch eine weitere Phrase von Sole Mio anhören. Doch die praktische Bedeutung dieser verschlüsselten Sprache entging mir nicht. Und während ich mir sagte, im Grunde höre ich mir doch nur eine weitere Phrase an, wusste ich, dass das hieß, ich bleibe allein in Venedig. Und vielleicht machte gerade diese, einer Art Kältestarre gleichende Traurigkeit, den berückenden Zauber dieses Liedes aus. Als die Strophe mit einer tiefen Note verklungen war und das Lied zu Ende zu sein schien, nahm der Sänger, der immer noch nicht genug hatte, sie in der Höhe wieder auf. Und mit einer törichten Höflichkeit gegenüber meiner Hinwendung zu seiner Musik sagte ich mir, ich kann mich noch nicht entschließen. Lass uns vor allem die Strophe noch einmal im Geist und in hoher Tonlage mitsingen. Meine Mutter musste inzwischen am Bahnhof angekommen sein. In Kürze würde sie abgefahren sein. So saß ich also reglos da, mit erloschenem Willen, ohne erkennbare Entscheidung. Zweifellos ist sie in solchen Augenblicken bereits getroffen. Insbesondere unsere Freunde können sie oft vorhersehen. Doch wir selbst können es nicht. Sonst bliebe uns viel Leid erspart. Aus Tiefen, die noch dunkler waren als jene, aus denen sich der Komet stürzt, den man ebenfalls vorhersagen kann, stieg schließlich eine Handlung empor. Ich nahm die Beine in die Hand und kam an, als die Türen bereits geschlossen waren, doch rechtzeitig genug, um meine Mutter wiederzufinden, die hochrot vor Erregung mit den Tränen kämpfte, da sie meinte, ich käme nicht mehr. Dann fuhr der Zug los. Die Stunden gingen dahin. Meine Mutter hatte es nicht eilig, die beiden Briefe zu lesen, die sie lediglich geöffnet hatte. Und sie versuchte auch zu verhindern, dass ich sofort meine Brieftasche hervorzog, um den Brief herauszunehmen, den mir der Hotelportier übergeben hatte. Sie fürchtete immer, dass ich Reisen zu langwierig, zu anstrengend finden könnte und zögerte, um mich während der letzten Stunden beschäftigt zu halten, den Augenblick so weit wie möglich hinaus, indem sie die hartgekochten Eier auspacken, mir die Zeitungen weiterreichen, das Paket mit den Büchern öffnen würde, die sie gekauft hatte, ohne mir etwas davon zu sagen. Ich sah zuerst meiner Mutter zu, die mit Erstaunen ihren Brief las, dann den Kopf hob und ihre Augen abwechselnd auf verschiedenen, miteinander gänzlich unvereinbaren Erinnerungen ruhen zu lassen schien, die sie nicht in Einklang zu bringen vermochte. Derweilen hatte ich auf meinem Brief die Handschrift Gilberts erkannt. Ich öffnete ihn. Gilbert teilte mir ihre Vermählung mit Robert de Saint-Loup mit. Sie schrieb, sie habe mir deswegen nach Venedig telegrafiert, aber keine Antwort erhalten. Plötzlich fühlte ich in meinem Gehirn eine Tatsache, die sich dort im Zustand einer Erinnerung niedergelassen hatte, ihren Platz für eine andere freimachen. Die Depesche, die ich kürzlich erhalten und von der ich geglaubt hatte, sie sei von Albertine, stammte von Gilbert. Da die ziemlich erkünstelte Originalität von Gilberts Handschrift hauptsächlich darin bestand, dass sie, wenn sie eine Zeile schrieb, die Querstriche und die I-Punkte so weit nach oben verschob, dass in der Zeile darüber Wörter wie unterstrichen und Sätze wie durch Satzzeichen zerrissen wirkten und umgekehrt in die Zeile darunter die Unterlängen und Schnörkel der Wörter darüber einfügte, war es nun natürlich, dass der Angestellte des Telegrafenbüros die Schleifen des S oder des Y der Zeile darüber als ein Ine am Schluss des Wortes Gilbert gelesen hatte. Der Punkt über dem I in Gilbert war hinaufgerutscht und bildete dort einen Auslassungspunkt. Und ihr G sah aus wie ein A in deutscher Schrift. Wie viele Buchstaben eines Wortes liest ein zerstreuter und vor allem voreingestellter Mensch tatsächlich, wenn er von der Annahme ausgeht, der Brief stamme von einer bestimmten Person? Ein gehöriger Teil dessen, was wir mit ebenso großer Hartnäckigkeit wie Aufrichtigkeit glauben, und zwar bis in die letzten Schlussfolgerungen hinein, folgt aus einem ursprünglichen Missverständnis hinsichtlich der Prämissen. »Das ist ja unglaublich«, sagte meine Mutter zu mir. »Hör nur, in meinem Alter wundert man sich ja über nichts mehr. Aber ich muss doch sagen, ich hätte nichts weniger erwartet als das, was mir dieser Brief mitteilt.« »Ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber so erstaunlich es auch sein mag, kann es wohl kaum mit dem mithalten, was ich hier lese. Es geht um eine Heirat, die von Robert de Saint-Loup mit Gilbert Swann.« »Ah, das wird dann zweifellos das sein, was in meinem anderen Brief steht, dem, den ich noch nicht aufgemacht habe. Denn ich habe die Handschrift deines Freundes erkannt.« Und meine Mutter lächelte mich mit jener leichten Rührung an, in die sich für sie, seit sie ihre Mutter verloren hatte, ein jedes noch so unbedeutende Ereignis kleidete, das menschliche Wesen betraf, die zu Leid und Erinnerung befähigt waren und ebenfalls ihre Toten zu beklagen hatten. Die allererstaunlichste Neuigkeit habe wohl doch ich. Ich sage nicht die größte, die kleinste, denn dieses Marie de Sévigné-Zitat, das alle die Leute im Munde führen, die sonst nichts von ihr wissen. Erboste deine Grand-Mère. Wir lassen uns nicht dazu herab, uns diese Allerwelts Madame de Sévigné zu eigen zu machen. Dieser Brief hier kündigt mir die Hochzeit des jungen Combremer an. Da, schau, sagte ich desinteressiert. Mit wem denn? Aber in jedem Fall nimmt die Person des Bräutigams diese Hochzeit von vornherein jeglichen Sensationswert. Sofern nicht die der Braut ihr einen solchen gibt. Und? Wer ist diese Braut? Wenn ich dir das gleich sage, macht das ja keinen Spaß. Überleg nur ein bisschen, sagte meine Mutter. Die sah, dass wir noch nicht einmal in Turin waren und etwas Wegzehrung für mich aufsparen wollte. Die Person, die mir das hier mitteilt, schreibt Madame de Combremer, sei hingerissen. Ich weiß nicht, ob du das eine glänzende Partie nennen wirst. Auf mich wirkt das wie eine Hochzeit aus den Tagen, in denen Könige noch Schäferinnen geheiratet haben. Zudem ist diese Schäferin weniger als eine Schäferin. Ansonsten aber charmant. Deine Grand-Mère wäre sprachlos gewesen. Aber es hätte ihr nicht missfallen. Also, wer ist denn nun diese Braut? Mademoiselle d'Oloron. Das klingt mir nicht nach Schäferin. Das ist ein Titel, der zur Familie de Guermont gehört. Genau. Und Monsieur de Chalus hat ihn ihr verschafft, indem er sie adoptiert hat. Die Nichte von Chupien. Sie heiratet den jungen Combremer. Die Nichte von Chupien? Das kann nicht sein. Das ist die Belohnung für die Tugend. Eine Heirat wie am Ende eines Romans von Georges Sand. Das ist der Lohn des Lasters. Das ist wie eine Heirat am Ende eines Romans von Balzac, dachte ich. Wenn man es sich überlegt, ist es eigentlich ganz natürlich. Jetzt haben die Combremer, die keine Hoffnung hatten, jemals ihre Zelte dort aufschlagen zu dürfen, in der Sippe der Guermont Fuß gefasst. Obendrein wird die Kleine, da Monsieur de Chalus sie adoptiert hat, einmal viel Geld haben, was die Combremer dringend brauchen, seit sie ihres verloren haben. Schließlich und endlich ist sie ja die Adoptivtochter. Und für die Combremer vielleicht sogar die richtige Tochter, die natürliche Tochter von jemandem, den sie für einen Prinzen von Geblüt halten. Die Verbindung mit einem Bastard aus fast königlichem Haus ist schon immer im französischen wie im ausländischen Adel als höchst schmeichelhaft angesehen worden. Ja. Meine Mutter, die einerseits das Kastensystem von Combray hochhalten wollte, aufgrund dessen meine Großmutter über diese Heirat entsetzt gewesen wäre, wollte vor allem aber das Urteilsvermögen ihrer Mutter ins rechte Licht rücken. Im Übrigen ist die Kleine untadelig. Aber pass auf, Maman. Die Sache ist noch viel erstaunlicher, als du glaubst. Denn die Swans waren sehr angesehene Leute. Und bei der Stellung, die ihr Sohn einnahm, hätte dessen Tochter, wenn er eine standesgemäße Ehe eingegangen wäre, auf jeden Fall eine sehr schöne Partie machen können. Aber das ist alles null und nichtig geworden, als er eine Kokotte geheiratet hat. Oh, eine Kokotte. Ach, weißt du, da war man vielleicht nur bösartig. Ich selbst habe das niemals geglaubt. Doch, ja, eine Kokotte. Ach, wie auch immer. Deine Grand-Mère hatte recht, als sie sagte, wie du dich erinnern wirst, dass die Hocharistokratie sich Dinge leistet, die die Kleinbürger schockieren würden. Ich für meinen Teil fragte mich, warum einerseits Saint-Loup, andererseits Monsieur de Charlus, die mir kurz zuvor noch geschrieben und freundschaftlich von Reiseplänen erzählt hatten, deren Verwirklichung diese Trauungen hätten unmöglich machen müssen, mir nichts gesagt hatten. Ich bedachte nicht, dass man in diesen Dingen sein Geheimnis bis zum glücklichen Ende bewahrt. und schloss vielmehr, dass ich wohl doch weniger ihr Freund sei, als ich geglaubt hatte, was mich zumindest im Fall Saint-Loup schmerzte. Aber andererseits, wenn ich doch schon gemerkt hatte, dass die Liebenswürdigkeit der Aristokratie, ihr Umgang von gleich zu gleich, auf gleichem Fuß, nur eine Komödie war, wieso befremdete es mich dann, dass ich davon ausgenommen wurde? Die Person, die am wenigsten von den beiden Heiraten profitierte, war die Tochter Jupiens, die junge Mademoiselle Doloron, die bereits am Tag der kirchlichen Trauung von typhoidem Fieber ergriffen war, sich nur unter Mühen in die Kirche schleppte und einige Wochen später starb. Der Zug fuhr in Paris ein, als wir, meine Mutter und ich, uns noch immer über diese beiden Neuigkeiten unterhielten, die sie, damit mir diese Reise nicht zu lang würde, für den zweiten Teil der Strecke aufgespart und erst hinter Mailand mitgeteilt hatte. Und meine Mutter fuhr fort. Es scheint, dass die Saint-Loup nach der Heirat in Tonsonville wohnen werden. Saint-Loup wird dich, nachdem du ihm so viel vom Rotdorn, dem Flieder und den Iris von Tonsonville erzählt hast, jetzt besser verstehen. Denn sie werden ja alle ihm gehören. Ich sollte übrigens nur wenig später einige Tage mit Gilberte in Tonsonville verbringen. Diese Ortsveränderung kam mir ziemlich ungelegen, denn ich hatte in Paris ein junges Mädchen, das in einer Absteigewohnung schlief, die ich gemietet hatte. So wie andere Waldesduft oder Sägeplätscher, so brauchte ich ihren Schlaf neben mir und am Tag ihre Anwesenheit neben mir in meinem Wagen. Denn auch wenn eine Liebe, wie mit Albertine, in Vergessenheit gerät, bestimmt sie doch die Gestalt derjenigen, die ihr folgen wird. Ich fuhr nach Tonsonville, weil ich erfahren hatte, dass Gilberte unglücklich sei. Robert betrügt sie. Man findet in der Gesellschaft sogar, dass er allzu ungeniert ist, wenn er bei einer Soiree keinen Schritt von irgendeiner Frau weicht, die er anschließend auch noch nach Hause begleitet, während sie zusehen muss, wie sie heimkommt. Wer behauptet hätte, diese Frau sei in Wirklichkeit gar nicht seine Geliebte, hätte als ein Naivling gegolten, der die Augen vor den Tatsachen verschließt. Ich selbst wurde unglücklicherweise durch einige Worte, die Jupien sich hatte entschlüpfen lassen, auf die Wahrheit gestoßen, als ich einige Monate vor meiner Fahrt nach Tonsonville Monsieur de Charlus, bei dem besorgniserregende Herzprobleme aufgetreten waren, einen Krankenbesuch machte, dort Jupien allein antraf und mich mit ihm über eine an Robert gerichtete und mit Bobette unterschriebene Reihe von Liebesbriefen unterhielt. Die Briefe sind Madame Gilbert in die Hände gefallen. Und von dem alten Liebhaber und Faktotum des Barons erfuhr, die Person, die als Bobette zeichnet, ist niemand anders als jener Violinist, der eine so große Rolle im Leben des Barons gespielt hat. Jupien sprach davon nicht ohne Empörung. Dieser Bursche konnte ja machen, was er wollte. Er hatte alle Freiheit. Aber da war eine Seite, auf der er sich nicht hätte umschauen dürfen, und zwar die des Neffen des Barons. Ganz besonders, wo der Baron seinen Neffen liebte wie einen Sohn. Er hat versucht, die Ehe auseinanderzubringen. Das ist einfach schändlich. Und er muss teuflische Listen angewendet haben. Denn von Natur aus war niemand diesen Dingen abholder als der Marquis von Saint-Loup. Was hat er nicht für Verrücktheiten begangen wegen seiner Mätressen? Nein, dass dieser miese Musiker den Baron auf diese Art und Weise verlassen hat und auf eine schäbige Art und Weise, wie man getrost sagen kann, das war seine Angelegenheit. Aber sich an den Neffen ranzumachen, es gibt Dinge, die tut man einfach nicht. Jupien war aufrichtig. Bei sogenannten unmoralischen Leuten ist die moralische Empörung ebenso stark wie bei den anderen und ändert lediglich ein wenig ihren Gegenstand. Wenn zudem Leute, deren Herz nicht direkt beteiligt ist, gern Liebesaffären als untunlich, Ehen als schlecht beurteilen, als stünde es einem frei, zu lieben, wen man will, so stellen sie nicht das köstliche Wahnbild in Rechnung, das die Liebe projiziert. und dass die Person, in die man verliebt ist, in so vollkommener und einzigartiger Weise umgibt, dass die Dummheit, die ein Mann begeht, wenn er seine Köchin oder die Geliebte seines besten Freundes heiratet, im Allgemeinen die einzige poetische Handlung darstellt, die er im Laufe seines Lebens zustande bringt. Wenn jedoch Jupien die neue und von der ursprünglichen so sehr abweichende Richtung, die Roberts fleischliche Neigung genommen hatten, für jüngeren Datums hielt, so zeigte mir eine Unterhaltung mit Hermé, die mich sehr unglücklich stimmte, dass für den ehemaligen Oberkellner diese Abweichung, diese Inversion auf eine sehr viel frühere Zeit zurückging. Die Gelegenheit zu dieser Unterhaltung ergab sich während einiger Tage, die ich in Balbec verbrachte, wohin auch Saint-Loup, der einen längeren Urlaub hatte, mit seiner Frau gekommen war, der er in dieser ersten Zeit nicht von der Seite wich. Ich hatte mit Staunen festgestellt, wie sehr sich Rachels Einfluss noch an Robert bemerkbar machte. Nur ein junger Ehemann, der lange mit einer Frau zusammengelebt hat, ist nicht so unerfahren wie ein junger Hagestolz, für den die Frau, die er heiratet, die erste ist. Es genügt, die geschickte und respektvolle Weise zu beobachten, in der Robert ihr die Sachen abnimmt, die Kunstfertigkeit, mit der er das Essen bestellt und sich vorlegen lässt, die Aufmerksamkeit, mit der er Gilberts Ärmel glatt streicht, bevor er ihr wieder in die Jacke hilft, um zu begreifen, dass er lange Zeit der Geliebte einer Frau gewesen war, bevor er der Ehemann dieser wurde. Robert saß neben der schon schwangeren Gilberte und er sollte auch in der Folgezeit nicht aufhören, ihr Kinder zu machen, wie er neben ihr in ihrem gemeinsamen Hotelbett schlief. Er sprach nur zu seiner Frau. Das restliche Hotel schien für ihn nicht zu existieren. Doch in dem Augenblick, Emmy, in dem der Kellner eine Bestellung aufnahm und ganz dicht bei ihm stand, hob er rasch seine hellen Augen und warf einen Blick auf ihn, der höchstens 2 Sekunden dauerte, jedoch in seiner klaren Eindringlichkeit ein neugieriges, forschendes Interesse ganz anderer Art zu beweisen schien als jenes, das irgendeinen anderen Gast hätte beseelen können, der seine Augen und sei es auch für längere Zeit auf einem Pagen oder Laufburschen ruhen lässt, um später humoristische oder auch andere Bemerkungen über ihn zu seinen Freunden zu machen. Dieser kleine, kurze, desinteressierte Blick, der zeigte, dass die Person des Kellners ihn interessierte, hätte jenen, die ihn beobachtet hätten, deutlich gemacht, dass es im Leben dieses vorbildlichen Ehemanns und einstigen, leidenschaftlichen Liebhabers Rachels noch eine andere Ebene gab, die ihm unendlich viel interessanter erschien als jene, auf der er sich pflichtgemäß bewegte. Doch man bemerkt das nur daran. Nun, Hermé berichtete mir jetzt von einer sehr viel weiter zurückliegenden Zeit, jener, in der ich durch Madame de Villeparisis die Bekanntschaft Saint-Loups gemacht hatte, hier in Balbec. Aber ja, Monsieur, sagte er zu mir. Das ist bestens bekannt, das weiß ich schon seit langem. In dem ersten Jahr, in dem Monsieur in Balbec war, schloss sich der Marquis mit meinem Liftboy ein, unter dem Vorwand, dass er die Fotografien von Monsieurs Grand-Mère entwickeln müsse. Der Kleine wollte sich beschweren. Wir hatten alle Hände voll zu tun, um die Sache zu vertuschen. Entweder hatte der Liftboy gelogen, oder aber Hermé belog mich. Zumindest glaubte ich das. Besser konnte ich das im Rückblick an der Freundschaft erkennen, die mir Saint-Loup in Balbec bewiesen hatte. Nur so lange, wie er die Frauen liebte, war er wirklich zur Freundschaft fähig. Danach legte er, zumindest für einige Zeit, Männern gegenüber, die ihn nicht direkt interessierten, eine Gleichgültigkeit an den Tag, von der ich glaube, dass sie nicht vorgetäuscht war, denn er war sehr spröde geworden, die er aber noch übertrieb, um den Eindruck zu erwecken, er interessiere sich ausschließlich für Frauen. Aber ich erinnere mich doch auch an einen Tag in Dancière, als ich zum Diner zu den Verdurins fuhr, er Morel etwas ausführlicher betrachtet und dann zu mir gesagt hatte, merkwürdig. Der Kleine hat irgendwie etwas von Rachel. Fällt dir das nicht auf? Sie haben einige Gemeinsamkeiten. Na, jedenfalls kann mich das nicht weiter interessieren. Und trotzdem hatten sich seine Augen danach für längere Zeit am Horizont verloren. Wie wenn man, bevor man sich wieder seiner Kartenpartie zuwendet oder zu einem Diner in der Stadt aufbricht, an eine dieser fernen Reisen denkt, von denen man annimmt, dass man sie niemals unternehmen wird und nach denen man einen Augenblick lang Sehnsucht verspürt hat. Es ist möglich, dass sich Roberts Liebe zeitweise auf dem Grat bewegte, der die Liebe eines Mannes zu einer Frau von der Liebe eines Mannes zu einem Mann trennt. Die Homosexuellen wären die besten Ehemänner der Welt, wenn sie nicht die Komödie spielten, Frauen zu lieben. Talente, die Robert im Laufe seiner Liaison mit Rachel erworben hatte. Ich persönlich fand es vom moralischen Standpunkt her völlig unerheblich, ob jemand sein Vergnügen bei einem Mann oder einer Frau fand, und nur allzu natürlich und menschlich, dass man es dort suchte, wo man es finden konnte. Demnach hätte mich, wenn Robert nicht verheiratet gewesen wäre, seine Liaison mit Morel nicht weiter schmerzen sollen. Aber mir kamen die Tränen, wenn ich daran dachte, wie ich einst für einen ganz anderen Saint-Loup eine so große Zuneigung gehegt hatte, von der ich nun an seinen neuen, ausweichenden Verhaltensweisen merkte, dass er sie nicht mehr erwiderte, da Männer kein Gefühl der Freundschaft mehr in ihm hervorrufen konnten, seit sie die Fähigkeit erlangt hatten, Wünsche in ihm zu wecken. Wie hatte dergleichen in einem Burschen aufkeimen können, der die Frauen so sehr geliebt hatte? War die für mich nicht sichtbare Ähnlichkeit zwischen Morel und Rachel der schmale Steg gewesen, über den Robert von den Neigungen seines Vaters zu denen seines Onkels übergegangen war, um so eine physiologische Entwicklung abzuschließen, die sich selbst bei letzterem erst ziemlich spät vollzogen hatte? Im Übrigen würde ich auf diesen Urlaub, den ich in der Nähe von Cambrai verbrachte und der womöglich jene Periode meines Lebens ausmachte, in der ich am allerwenigsten an Cambrai dachte, gar nicht einzugehen brauchen, wenn er nicht gerade deswegen eine zumindest vorübergehende Bestätigung von Gedanken erbracht hätte, die mir zuerst auf der Seite der Gegend von Guermantes gekommen waren. Und auch die Bestätigung anderer Gedanken, die mir auf der Seite von der Gegend von Miséglise gekommen waren. Ich nahm jeden Abend, doch nun in einer anderen Richtung, die Spaziergänge wieder auf, die wir in Cambrai am Nachmittag auf der Seite von Miséglise gemacht hatten. In Tansonville wird jetzt zu einer Zeit Abend gegessen, zu der man damals in Cambrai schon lange schlief. Und wegen der heißen Jahreszeit und auch weil Gilbert am Nachmittag in der Schlosskapelle malte, brach man erst ungefähr 2 Stunden vor dem Diner zu einem Spaziergang auf. Das Vergnügen von einst bei der Rückkehr einen purpurnen Himmel, den Kalvarienberg einrahmen oder sich in der Vivonne baden zu sehen, machte nun jenen Platz, erst bei Einbruch der Nacht loszugehen, wenn man im Dorf nur noch dem bläulichen, unregelmäßig sich bewegenden Dreieck heimkehrender Schafe begegnete. Auf der einen Hälfte der Felder verlosch der Sonnenuntergang, über der anderen schien bereits der Mond, der die Felder bald gänzlich in sein Licht tauchte. Es kam vor, dass Gilbert mich allein gehen ließ, doch meistens begleitete sie mich. Die Spaziergänge waren oft die gleichen, die ich einst als Kind unternommen hatte. Ich war verzweifelt, als ich merkte, wie wenig ich meine Jahre von einst wiedererlebte. Die Vivonne erschien mir vom Rand ihres Treidelpfades aus nur schmächtig und hässlich. Nicht, dass ich besonders große sachliche Unrichtigkeiten in dem entdeckt hätte. So getrennt, wie ich von den Städten war, die ich nun aus einem ganz anderen Leben heraus noch einmal durchschritt, bestand zwischen ihnen und mir nicht jene unmittelbare Nähe, aus der, noch ehe man es selbst bemerkt, die sekundenschnelle, köstliche und allumfassende Explosion der Erinnerung entsteht. Mich betrübt der Gedanke, dass mein Empfindungs- und Vorstellungsvermögen abgenommen haben mussten, wenn ich bei diesen Spaziergängen keine größere Freude verspüre. Gilbert, die mich noch weniger gut verstand als ich mich selbst, erhöhte meine Traurigkeit noch. Wie? Sie empfinden gar nichts dabei, wenn Sie diesen kleinen Pfad nehmen, den sie früher entlang gegangen sind? Und Gilbert selbst hatte sich auch so verändert, dass ich sie nicht mehr schön fand. Während wir dahin schritten, sah ich die Landschaft sich verändern. Wir mussten Hügel emporsteigen, dann senkten sich Hänge hinab. Wir unterhielten uns, wie ich fand, sehr angenehm. Doch auch nicht ohne Schwierigkeiten. Aber ich erinnere mich, dass sie mich während unserer Unterhaltungen bei diesen Spaziergängen wiederholt in größtes Erstaunen versetzte. Das eine Mal, das erste, als sie zu mir sagte: Wenn Sie nicht so großen Hunger hätten und es nicht schon so spät wäre, könnten wir diesen Weg links nehmen und uns nachher rechts halten. In weniger als einer Viertelstunde wären wir in Guermont. Es war, als hätte sie zu mir gesagt: Gehen Sie links, nehmen Sie dann die nächste rechts und Sie werden das Unantastbare berühren. Sie werden zu den unerreichbaren Fernen gelangen, von denen man auf der Erde immer nur die Richtung kennt. Ein anderes Mal musste ich staunen, als ich die Quellen der Vivonne sah, die ich mir als etwas ebenso Außerirdisches vorstellte wie das Tor zur Unterwelt und die nichts weiter waren als eine Art viereckiger Waschtrog, in dem Blasen aufstiegen. Wenn Sie wollen, können wir auch einmal am Nachmittag aufbrechen und dann nach Guermont über Méséglise gehen. Das ist die schönste Route. Ein Satz, der alle meine Kindheitsvorstellungen über den Haufen warf und mir klar machte, dass die beiden Seiten von Combray keineswegs so unvereinbar waren, wie ich geglaubt hatte. Das geschah während eines dieser eigentlich nächtlichen Spaziergänge. In dem Augenblick, in dem wir in das Geheimnis eines tiefen, vom Mondschein übergossenen, vollendet daliegenden Tales hinabstiegen, hielten wir kurz an, wie zwei Insekten, bevor sie sich in das Herz eines bläulichen Blütenkelches stürzen. Gilbert fand dabei, vielleicht einfach aus der Liebenswürdigkeit einer Gastgeberin heraus, die es bedauert, dass sie bald abreisen werden und die ihnen die Reize der Gegend gern näher gebracht hätte, da sie ihnen zu gefallen scheint, jene Worte, mit denen eine weltgewandte Frau die Verschwiegenheit, Schlichtheit und Nüchternheit in den Ausdruck von Gefühlen zu legen versteht, in ihnen den Eindruck erweckt, dass sie in ihrem Leben einen Platz einnehmen, den sonst niemand ausfüllen könnte. Plötzlich all die Zärtlichkeit über sie ergießend, mit der mich die köstliche Luft, die frische Brise erfüllte, die wir atmeten, sagte ich zu ihr: Sie erwähnten gestern den kleinen Pfad. Wie sehr ich Sie damals liebte. Warum haben Sie mir das nicht gesagt? Ich hatte davon keine Ahnung. Aber ich liebte Sie. Ich habe mich Ihnen sogar schon einmal an den Hals geworfen. Das erste Mal in Tonsonville. Sie sind mit Ihrer Familie spazieren gegangen. Und ich war gerade nach Hause gekommen. Ich hatte noch niemals einen so hübschen Jungen gesehen. Ich ging damals für gewöhnlich mit meinen Gefährten zum Spielen in die Turmruine in Roussainville. Darunter waren Mädchen und Jungen jeden Schlags, die sich die Dunkelheit zunutze machten. Ein Chorknabe aus der Kirche von Combray, Theodore, der zugegebenermaßen recht nett war. Gott sah der gut aus. Und inzwischen ziemlich hässlich geworden ist, er ist jetzt Apotheker in Méséglise, vergnügte sich mit den ganzen kleinen Bauernmädchen aus der Umgebung. Da man mich allein aus dem Haus gehen ließ, lief ich hin, sobald ich mich fortmachen konnte. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie gern ich Sie dort getroffen hätte. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich Ihnen, weil ich ja nicht einmal eine Minute Zeit hatte, auch auf die Gefahr hin, von Ihren oder meinen Eltern dabei beobachtet zu werden, das, was ich wollte, mit einer so kruden Geste gezeigt habe, dass ich mich heute dafür schäme. Aber Sie haben mich derart böse angesehen, dass ich gemerkt habe, dass Sie nicht wollten. Und auf einmal sagte ich mir, dass die wahre Gilbert, die wahre Albertine, womöglich jene waren, die sich im ersten Moment durch ihren Blick offenbart hatten. Die eine vor der Rotdornhecke, die andere am Strand. Und ich hatte diesen Blick nicht zu deuten vermocht und ihn erst viel später wieder aus meinem Gedächtnis hervorgeholt. Nach einer Zwischenzeit, in der ich ihn durch mein Reden mit einem ganzen Rattenschwanz von Gefühlen Angst davor gemacht hatte, so freimütig zu sein wie in der ersten Minute. Ich hatte es bei Ihnen verpatzt. Und das zweite Mal war, als ich Sie Jahre später am Eingang zu Ihrem Haus getroffen habe. An dem Tag, bevor ich Sie bei meiner Tante Oriane wiedergesehen habe. Ich hatte Sie nicht sofort wiedererkannt. Oder vielmehr, ich erkannte Sie schon wieder, doch ohne es zu wissen. Denn ich spürte das gleiche Verlangen wie in Tansonville. Aber in der Zwischenzeit gab es doch noch die Champs-Élysées. Ja, aber da haben Sie mich zu sehr geliebt. Sie stellten die reine Inquisition an über alles, was ich tat. Mir kam nicht in den Sinn, Gilbert nach dem jungen Mann zu fragen, mit dem ich Sie auf der Avenue des Champs-Élysées an dem Tag gesehen hatte, an dem ich mich auf den Weg gemacht hatte, um Sie wiederzusehen, um mich mit ihr zu versöhnen, solange noch Zeit dafür war. Jenem Tag, der vielleicht mein ganzes Leben verändert hätte, wäre ich nicht den beiden Schatten begegnet, die Seite an Seite durch die Dämmerung dahinschritten. Hätte ich sie gefragt, hätte sie mir womöglich die Wahrheit gesagt, wie Albertine, wenn sie wieder zum Leben erwacht wäre. Und steht nicht tatsächlich zwischen den Frauen, die man nicht mehr liebt und denen man nach Jahren wieder begegnet, und einem selbst ebenso gut der Tod, wie wenn sie gar nicht mehr von dieser Welt wären? Da die Tatsache, dass unsere Liebe nicht mehr existiert, aus denen, die sie damals waren, oder aus dem, der wir selbst waren, Tote macht? Vielleicht aber hätte sie sich gar nicht erinnert oder auch gelogen. Ich fragte sie. Es war Lea als Mann verkleidet. Und ich hatte nichts davon gewusst. Letztlich fand sich in Gilbert all das vereinigt, was ich auf meinen Spaziergängen so sehr begehrt hatte, dass ich mich nicht entschließen konnte, heimzugehen und zu sehen glaubte, wie die Bäume auseinanderwichen und sich belebten. Was ich damals so fiebrig begehrt hatte, hätte sie mich beinahe, wenn ich es nur zu verstehen und zu finden gewusst hätte, schon in meiner Jugend genießen lassen. Wahrlich noch viel vollständiger, als ich je geglaubt hatte, gehörte Gilbert damals zur Seite der Cambrai-Gegend von Méséglise. Und selbst an jenem Tag, an dem ich ihr unter einem Hauseingang begegnet war, hatte ich mich, auch wenn sie nicht jene Mademoiselle d'Orcheville war, die Robert in Freudenhäusern kennengelernt hatte, nicht völlig in der Bedeutung ihres Blicks getäuscht und auch nicht über die Art von Frau, die sie war und die gewesen zu sein, sie mir jetzt gestand. All das ist lange her. Ich habe seit dem Tag, an dem wir uns verlobt haben, an niemand anderen mehr gedacht als Robert. Und wissen Sie, diese Jugendsünden sind nicht einmal das, was ich mir am meisten vorwerfe. Die Entflohene. Hörspiel nach dem Roman La Fugitive von Marcel Proust. Aus dem Französischen von Bernd-Jürgen Fischer. Teil 2. Gilbert, Venedig, Robert. Besetzung: Erzähler und Marcel, Felix Göser. Robert de Saint-Loup, Sebastian Blomberg. André, Elisa Schlott. Gilbert, Anne Müller. Block, Paul Herwig. Maman, Angela Winkler. Madame de Guermantes, Stephanie Eid. Monsieur de Guermantes, Ulrich Nöten. Aimé, Friedhelm Tock. Jupien, Felix von Manteuffel. Concierge, Nico Holonitsch. Portier, Martin Engler. Musik, Ensemble Modern. Musikaufnahmen, Philipp Knop, Alexander Kolb und Christoph Klaassen. Ton und Technik: Christian Bader, Christian Eickhoff und Tanja Hiesch. Regieassistenz: Konstanze Renner. Komposition: Hermann Kretschmar. Hörspielbearbeitung: Manfred Hess und Hermann Kretschmar. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2022. Redaktion und Dramaturgie: Manfred Hess.